Die Karte für den Pfirsich Melba. Wir haben es mit den Schildern. Jakob hat es außerdem noch mit dem Wasserwerk in Hamburg. Karlchen hat es mit den Mädchen und ich sehe zu. Aber sonst haben wir es mit den Schildern. Am liebsten hätten wir den Kosmos so, dass in jedem Ding dran steht, was es ist, damit man es weiß. Wir freuen uns immer furchtbar, wenn wir sehen, wie an einem Spucknapf ein Schild hängt. Spucknapf. Damit niemand glaube, es sei ein Alligator. Hans Reimann, ein geübter Hausdieb, pflegt solche Schilder zu klauen. Seine Wohnung ist voll davon und er hat sehr schöne. Und es ist auch praktisch und gibt ein beruhigendes Gefühl, gleich überall gedruckt vor sich zu haben, worum es sich handelt. Wenn also Karlchen zu mir zu Besuch kommt, dann hänge ich ihm eine Zimmerordnung ins Zimmer. Immer hübsch ordentlich, etwa so. Zimmerordnung. Erstens, dieses ist ein Zimmer. Zweitens, das Benutzen dieses Zimmers ist nur zu Wohn- bzw. Schlafzwecken gestattet. Drittens, das Mitbringen von fremden Weibspersonen ist fast gar nicht gestattet. Dieselben sind vorher dem Ortskommandanten vorzulegen, der sie überprüft. Viertens, das Lärmen, Musizieren, das Handeln mit Apfelsinenkernen sowie das Abbrennen von Feuerwerks und anderen Körpern ist auf dieser Wiese strengstens verboten. Und so fort. Den Vogel aber hat Jakob abgeschossen. Jakob hat einen entfernten Bekannten, der sich als seinen Freund ausgibt. Der heißt Arthur. Ein lieber netter Junge, er baut seit etwa anderthalb Jahren seinen juristischen Doktor. Aber wir sagen schon immer Herr Doktor zu ihm, weil es ihn freut. Und dieser Arthur nun ist für sein Leben gern Pfirsich Melba. Gut. Du weißt doch, wie Pfirsich Melba serviert wird. In einer hohen Metallschale. Ganz richtig. Sie steht auf einem schlanken Fuß und wenn man nicht furchtbar geschickt damit balanciert, dann glitscht einem immer der Pfirsich aus der gelben Soße heraus oder die ganze Geschichte läuft fettig langsam den schlanken Metallfuß hinunter. Ich möchte das nicht bei hohem Seegang essen müssen. Arthur muss sich darüber sehr ärgern. Und weil er die Welt nicht so zu verlassen wünscht, wie er sie angetroffen hat, so hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Lokale, in denen er etwas zu essen bekommt, dazu zu erziehen, ihm den Pfirsich Melba in einer flachen Glasschale aufzutragen. Das mögen die Leute aber nicht. Ihr wisst ja, wie einfach man ist. Hat er eine Sache 20 Jahre lang falsch gemacht, dann wird sie ein heiliges Ritual und wir anderen haben da nichts reinzureden. Pfirsich Melba wird in hohen Schalen serviert, basta. Wem's nicht passt, der bestelle sich Harzer Käse, den isst man parterre. Pfirsich Melba aber erste Etage. Reden half nicht. Bitten half nicht. Trinkgeldversprechungen manchmal. Aber es war wirklich nicht mehr auszuhalten. Wo immer man hinkam, da sagte Arthurchen seinen Spruch auf, bevor er sich den Pfirsich Melba bestellte und wir konnten es schon alle gar nicht mehr ertragen. Wir lachten. Er blieb unerschütterlich. Und er sagte noch dazu immer das Gleiche auf, wenn er diese Geschichte anrührte. Und da hatte er Geburtstag. Auf seinem Geburtstagstisch lag ein kleiner Karton. Er öffnete ihn, neugierig. Der Karton kam von Jakob. Darinnen lagen, fein säuberlich zusammengebunden, 50 weiße Kärtchen. Und auf jeder stand, hübsch gedruckt, Folgendes zu lesen. Herr Ober, haben Sie noch einen Pfirsich Melba? Schön, dann bringen Sie mir den, aber nicht in hohem Kelch, weil es da immer so runterkleckert. Ich will das lieber in einer flachen Schale haben, wo es nicht überläuft. Dass ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Ich habe bei Emke in Hamburg gesehen, wie der Dr. Arthur diesen Zettel beim Kellner abgegeben hat. Das Gesicht des Kellners werde ich vor mir sehen, solange ich lebe. Er sah erst den Doktor an, dann den Zettel, dann nochmal diesen Gast. Dann las er. Dann sah er auf, mit einem in die weite Traum verlorenen Blick. Gleich, dachte ich, wird er die Arme in die Höhe werfen und den großen Liebesschrei der Eskimos ausstoßen. Nein, er grinste. Er faltete den Mund auseinander und grinste. Der Doktor bekam seine flache Schale. Der Kellner hat sich die Karte hoffentlich einrahmen lassen. Jetzt erhebt sich die Frage, wie wäre es, und wir ließen dem Arthur für sein Doktorexamen kleine Antwortzettel drucken.